Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo. Dann habe ich hiermit bei mir die Aufzeichnung gestartet und heiße erstmals alle herzlich willkommen im Namen des Arbeitskreises Kultur und Medien NRW. Möchte ich diese einstündige Sitzung zur Innenansicht des WDR-Rundfunkrats hier im Mumble-Raum auf dem Mumble-Server der Piratenpartei NRW begrüßen. Wir haben ja eine Ausschreibung gemacht, also in der, eher gesagt, die Piratenfraktion hat eine Ausschreibung gemacht und damit etwas Ungewöhnlicheres getan, und zwar eine Entsendung in den Rundfunkrat öffentlich ausgeschrieben. Das ist bisher, noch nicht oder bis gar nicht passiert. Und nach einem langen und sehr gründlichen Verfahren wurden dann zwei Menschen in den WDR-Rundfunkrat entsandt. Das ist ein ordentliches Mitglied, das ist Professor Dr. Christoph Bieber. Er ist Inhaber der Welker Stiftungsprofessur für Ethik in Politik, Management und Gesellschaft an der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen, und den Herrn Peter Finkelgrün aus Köln, den vielleicht einige von euch bereits kennen. Er ist Autor, er ist Rundfunkredakteur gewesen, Auslandskorrespondent und war bis 2011 Vorsitzender des PEN-Zentrums Deutscher Autoren im Ausland und eben jetzt stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat. Jetzt möchte ich erstmals die beiden Herren fragen, soll ich Sie oder euch lieber duzen oder siezen? Was ist denn lieber? Gerne. Ja, genauso. So, das macht dann natürlich die Arbeit viel leichter. Ich hoffe, ich habe also auch euren ganzen Credentials, weil ich muss schon sagen, also die Fraktion hat sich Leute ausgesucht, die sich auskennen mit dem Thema, anstatt hauptberufliche Politiker in den Rundfunkrat zu entsenden. Und ihr beide habt ja doch eine Menge zu bieten. Und ich möchte vielleicht erst noch mal auf die Ausschreibung eingehen, die ja Anfang des Jahres von uns veröffentlicht worden ist, und wie das denn bei euch ankam. Wie war das denn bei dir, Christoph? Das war eigentlich ganz lustig, weil ich zu der Zeit gerade eine Vorlesung gehalten habe über Medienpolitik und Kommunikation. Und da passte die Ausschreibung, die mich dann über Twitter, Facebook oder sonstige Kanäle erreicht hat, eigentlich ganz gut. So dass ich gesagt habe, naja, man müsste vielleicht nicht immer nur darüber reden, wie es da in den öffentlichen Rundfunkanstalten zugeht und darüber nachdenken und analysieren, sondern wenn es eine Möglichkeit gibt, da auch aktiv mitzuarbeiten, wäre das ja eigentlich ganz prima. Und so kam die Bewerbung zustande. Gut, genau. Das heißt also, wie du ja auch erwähnt hast, bist du ja natürlich auch online sehr aktiv. Ich denke, die meisten von euch hier verwenden Twitter. Da ist er unter @drbiber, also drbiber zu erreichen. Könnt ihr auch googeln und interagieren. Und bei dir, Peter, wie kam denn die Ausschreibung bei dir an? Ging ja rum, dass es ausgeschrieben werden sollte, und für mich war es unheimlich reizvoll, sozusagen die Fronten zu wechseln. Als Korrespondent, als Redakteur jahrzehntelang tätig gewesen zu sein, nun mit diesen Erfahrungen in einem Rundfunkrat etwas vielleicht bewirken zu können. Und da habe ich natürlich sofort mich beworben. Ja, und dann auch noch Erfolg gehabt. Also ich würde sagen, gerade auch bei dir, Peter, du bist ja ziemlich weit in der Welt rumgekommen, geboren in Shanghai und dann über Israel und über Prag, dann Freiburg und Bonn und Köln hast du studiert, nicht wahr? So ist es. Also Freiburg, Köln und Bonn, ja. Ja, alles drei wunderschöne Städte. Ich bin Freiburgerin, daher kann ich diese Ausbildung gutheißen. Ja, genau. Aber zurück zur Ausschreibung. Das hat ja dann doch eine Weile gedauert, weil es bei uns wichtig war, also eher gesagt, also in der Fraktion war es sehr wichtig, da eine sehr gründliche Auswahl zu treffen. Und dann wurdet ihr benachrichtigt. Wie hat sich das angefühlt, dass die Nachricht zu erhalten, so, wir möchten dich, sie gerne in den Rundfunkrat entsenden als ordentliches Mitglied oder eben als stellvertretendes Mitglied. Christoph, wie war das denn bei dir? Ja, das war natürlich cool, aber dazwischen gab es ja noch einen wichtigen Schritt, das war ja das Gespräch in der Fraktion, was ja insofern auch schon ganz spannend war, weil ich an der Stelle natürlich auch etwas mehr gesehen habe, wie ihr arbeitet, was ihr vorhabt und welche Möglichkeiten es dann gibt. Und als dann eben, ich glaube Anfang Juli oder so war das, die Nachricht kam, war ich natürlich hoch erfreut. Das ist ganz klar, denn ich kann das nur noch mal unterstreichen, was Peter auch sagte. Für mich ist das ja auch durchaus ein Perspektiven- oder Frontenwechsel, tatsächlich dann aus der theoretischen Perspektive in die Praxis rein, ist für jemand, der in der Wissenschaft zu Hause ist, natürlich auch ein großer Schritt. Ja, und bei dir, Peter, du warst ja natürlich auch dann zur Vorstellung in der Fraktion und ich denke, das hat dich ja auch sehr gefreut, dann auch eine positive Nachricht zu bekommen. Ja klar, über die Nachricht, über die Entscheidung nachher habe ich mich gefreut, aber da war ja dieser Zwischenschritt des Gesprächs im Landtag und da hatte ich auch ein gutes Gefühl, weil mir klar wurde, es wird eine gute Kooperation mit der Fraktion geben können. Ja, und dann habt ihr dann angefangen, euch vorzubereiten und im September gab es ja die erste Sitzung im Rundfunkrat, bei der ihr beide auch teilgenommen habt oder eher Christoph als ordentliches Mitglied und Peter dazu wahrscheinlich setzend als stellvertretendes Mitglied. Wie wurdet ihr denn da beim WDR, also im Kreise des Rundfunkrates denn empfangen? Wie war das denn, als Neuling da reinzukommen? Ja, auch da gab es vorher noch einen Schritt, nämlich ein tägliches Befeuern seitens des WDR mit Sitzungsunterlagen. Das fing dann irgendwann nach der Sommerpause an und man hat dann also kiloweise Material bekommen, Protokolle, zusätzliche Tagungs-, Sitzungsmaterialien, Publikationen aus dem WDR und so weiter und so weiter. Nachdem man das natürlich dann alles gewissenhaft durchgearbeitet hat, hat man so einen ersten Eindruck bekommen, was dort passiert, wie dort die Arbeitsprozesse sind. Und bei der Sitzung in Köln selbst war es dann natürlich schon so, dass man als erstes so ein bisschen, naja, so aus den Augenwinkeln betrachtet wird, so aha, das ist jetzt also der Pirat. Manche haben das auch etwas voreilig dann direkt angesprochen. Darauf, dann habe ich mal auf den Vorgang hingewiesen, wie das denn nun genau war. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr professionelle Aufnahme, aber halt auch noch nicht von allen Mitgliedern. In der Sitzung waren 45 Personen und ich habe vielleicht mit 15 oder 20 mal ganz kurz ein paar Worte gewechselt bisher. Ja, ich war ja in der Sitzung nicht da. Wir hatten uns vor der Sitzung getroffen, hatten so ein bisschen die Tagesordnung besprochen. Aber ich kann das bestätigen. Also man wird da zugeknallt mit Material und man muss ein System entwickeln, die wichtigen Punkte. Und das ist, eigentlich ist es nicht anders wirklich als in der Politik. Ich denke hier gerade daran, dass die nächste Sitzung des Rundfunkrats, da sehe ich die Tagesordnung, da steht Bericht des Vorsitzenden und jetzt kann ich natürlich schon in der Presse lesen, dass es in der Hauptsache darum geht, dass er sparen wird. Das ist alles nicht so in den Unterlagen deutlich gewesen. Also da muss man lernen, sich da durchzuarbeiten. Ja gut, was ich denke auch noch vielleicht in verwalterisch, aber auch in den Medien angekommen ist, eine Änderung beim WDR, die Intendanz hat ja gewechselt. Und ich denke, ihr durftet ja natürlich dann auch den neuen Intendanten kennenlernen. Ja, den kannte ich vorher schon aus dem Fernsehen. aber da war es jetzt so, dass er in der Sitzung tatsächlich sehr, ja, als Politiker kann man fast sagen, aufgetreten ist, der sich also sehr stark hinter die Leute in seinem Sender stellt, dort Dinge zur Chefsache macht, auch wenn es dann nur der Brandschutz in einem Gebäudeteil ist, aber sehr, sehr deutlich dann auch in Richtung des Rundfunkrates eine Linie vertritt, wo er sagt, wir nehmen natürlich sehr viel Feedback auf und hören uns Kritik an und versuchen darauf zu reagieren. Aber es gibt schon auch so eine Linie, die er zieht, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Es gibt redaktionelle Belange und die sind von der Redaktion zu entscheiden und eben nicht durch den Rundfunkrat. Und da muss man jetzt eben sehen, wie oder welche Möglichkeiten es gibt, institutionell da entsprechend zu agieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich relativ langsam erst entwickelt. Ja, andersrum natürlich auch ein Schuh daraus. Ich habe mir diese Sache mit der Caroline Kebekus angeguckt und stellte in Gesprächen fest, dass in der Redaktion die Schere im Kopf funktionierte, und zwar, ich zitiere, wir hatten Angst vor dem Rundfunk, vor der Reaktion des Rundfunkrats. Also ich denke, soweit wir das können, sollten wir dann natürlich dazu beitragen, den Leuten klarzumachen, dass sie vor dem Rundfunkrat in dieser Hinsicht keine Angst zu haben brauchen, sondern im Rundfunkrat vielleicht eine Stütze finden könnten, wenn von woanders Verbote kommen. Wie öffentlich sind jetzt die Informationen oder die Ansichten, die er jetzt bekommt? Denn im Gegensatz zu dem, was man jetzt tatsächlich öffentlich durch die Presse, durch auch Informationen des WDR selbst oder offizielle Informationen des Rundfunks mitbekommt, wie habt ihr denn den Eindruck von Öffentlichkeit oder Transparenz? Also Transparenz ist selber ein Thema, auch die Gremien, die merken, dass sie eigentlich sich noch stärker öffnen müssen. Wie sie das nun genau machen, das ist, denke ich, vielen noch nicht so ganz klar. Ich denke, es wird nicht so sein, dass man sagt, okay, wir schalten jetzt einfach mal den Zugang zu dem Dokumentenserver frei. Da ist im Moment noch eine sehr, sehr starke auf Kultur Geheimhaltung, will ich nicht sagen, aber eben der Beschränkung auf interne Belange. Es sind in sehr vielen Fällen natürlich auch Dinge dabei, wo man das gut verstehen kann, wo es um Kosten geht, wo es um Personen geht. Das muss, denke ich, auch da bleiben. Und ansonsten wird es teilweise von Tagesordnungspunkt zu Tagesordnungspunkt gehandhabt, dass eben Dinge als vertraulich vermerkt sind. Und es gibt aber auch eben welche, die sind auch ohnehin schon öffentlich zugänglich und werden da nur noch mal verhandelt. Wichtig ist, das kann ich jetzt nach der einen Sitzung sagen, ist, dass man den Rundfunkrat durchaus als so eine Art kommunizierende Röhre da versteht. Also man kann aus dem Rundfunkrat heraus durchaus Dinge dann nach außen tragen und auch umgekehrt. Also ist es fast noch wichtiger. Wenn es also Beschwerden gibt oder Punkte, die angesprochen werden sollen, dann passiert das tatsächlich häufig über die Rundfunkratsmitglieder, die sich dann melden in den Sitzungen und Belange vortragen, die Bürger ihnen mitgeteilt haben. Und das kann man tatsächlich sich ja auch angewöhnen und schauen, ob es in bestimmten Themenbereichen Dinge gibt, die man dort stärker hineintragen soll. Ja, also dass Rundfunkratsmitglieder, also quasi Belange von Bürger da in dieses Gremium reintragen, klingt ja gar nicht schlecht. Gibt es vielleicht schon seitens des Rundfunkrats, also der internen bereits bestehenden Strukturen, Mitglieder oder Gruppen, die vielleicht auch dieses systematisieren möchten, diese Möglichkeiten von Bürgern, ihre Belange heranzutragen, außer vielleicht einen Brief oder eine Mail zu schreiben? Ich glaube, das wäre ein Thema für den Entwicklungsausschuss, in den wir dann im November, Dezember erstmalig auch gehen können. Da könnte man sowas natürlich ansprechen. Im Moment ist das Format eher so, dass bei bestimmten Themen sich dann Mitglieder melden und irgendwie sowas sagen wie, ich werde häufig angesprochen, dass diese oder jene Sendung oder dieses Genre der Berichterstattung ist unterrepräsentiert oder da brauchen wir mehr davon. Oder die Talkshows sind alle langweilig, macht da was Besseres. Also das ist im Moment so diese Meldekultur, die ist, glaube ich, noch sehr, sehr kursorisch und auf Zufall basierend. Das zu systematisieren wäre eigentlich ein guter Punkt, um es anzusprechen in einer Sitzung des Entwicklungsausschusses, wo man dann eben mal sagen kann, möglicherweise macht es eben auch gerade im Zuge dieser Transparenz-Offensive Sinn, hier neue Rücklaufkanäle zu schaffen, die eben das Ganze etwas systematischer und professioneller machen als eben dieses Mitteilung auf Zuruf. Ja, eben. Und du hast ja erwähnt, was von einem Entwicklungsausschuss. Das liegt ja nahe, dass es im Rundfunkrat also nicht nur das große Gremium gibt, sondern ähnlich wie wir es vielleicht aus Parlamenten kennen, mit normalen Politikern drin, eben Ausschüsse. Kannst du dazu was sagen? Also es gibt drei Ausschüsse. Der größte Ausschuss ist der Programmausschuss, in den auch die meisten rein wollen, weil ich glaube, da so der Hintergrund besteht, hier kann ich tatsächlich den Programmverantwortlichen, den Redakteuren auf die Finger schauen und kann vielleicht auch was mitgestalten, neue Sendungen hinzuerfinden in Kooperation mit den Redaktionen. Der zweite große, wichtige Ausschuss ist der Haushalts- und Finanzausschuss, eben dann natürlich Fragen zur Finanzsituation behandelt, vorbehandelt, diskutiert, bevor sie dann in den Rundfunkrat insgesamt hineingespielt werden. Der wird jetzt natürlich besonders viel Arbeit bekommen nach den Sparhinweisen, die Buro gegeben hat. Und der dritte, der kleinste, aber ich finde eigentlich ja, wenn man so will, der Piraten-nächste Ausschuss ist der Entwicklungsausschuss, der sich vor allen Dingen mit Digitalisierungsfragen auseinandersetzt, die für den WDR insbesondere Fragen des digitalen Rundfunks und weniger des Internets sind. Aber da werden auch Dinge diskutiert jetzt rund um das Freihandelsabkommen der USA. Es kann dort natürlich auch um die Online-Services gehen, die der WDR unterhält, und Urheberrechtsfragen, Depublizieren, Mediatheksentwicklung. Diese Themen sind im Entwicklungsausschuss aufgehoben. Die Ausschüsse treffen sich auch einmal im Monat, immer im Umfeld kurz vor oder nach den Sitzungen des Rundfunkrates. Ja, das ist ja schon ziemlich spannend. Und da du schon über Deplizierung sprichst oder andere digitale Dinge, Urheberrecht, was für ein Gefühl hast du denn intern, wie die Leute vom Rundfunkrat zum Thema Depublikation stehen? Also zu dem konkreten Thema kann ich noch gar nichts sagen, weil das war bisher schlicht und einfach nicht Thema. Und da müsste man sich jetzt tief in das Archiv einwühlen und schauen, welche Diskussionen es dazu gegeben hat. Das kann man durchaus mal machen. Aber im Moment halte ich es noch für sinnvoller, auf die Dinge erstmal einzugehen, die auf der Agenda stehen. Was so die Online-Affinität angeht, der Rundfunkratsmitglieder, denke ich, das ist eher so mittelmäßig. Es gibt immerhin zwei, die auch bei Twitter unterwegs sind. Da wurde ich dann auch über Twitter schon mal begrüßt. Die werde ich jetzt demnächst natürlich auch dann mal ansprechen, weil man kann ja vermuten, dass das diejenigen sind, die noch am ehesten sich vielleicht etwas intensiver mit neuen Medien auseinandersetzen. Bei den anderen würde ich mal sagen, dass der allergrößte Teil der Rundfunkratsmitglieder ein großes Interesse vor allen Dingen an Fernsehen und Hörfunk hat. Und erst dann mit gehörigem Abstand, dann kommen die neuen Plattformen. Ja, ich denke, es wird auch eine Weile dauern, bis man so zu dem einen oder anderen der Kollegen im Rundfunkrat einen besseren Kontakt kriegt und sich eventuell kurz schließen kann. Das sind so Entwicklungen, die brauchen auch ihre Zeit. Ich denke, das wird über Themen dann gehen. Also ich verspreche mir da schon mal ein bisschen mehr von der Arbeit im Rundfunkausschuss. Also da hört man dann auch, dass die Gruppen überschaubarer sind. In der letzten Sitzung waren, glaube ich, 10 oder 12 Personen anwesend. Der hat 14 Mitglieder, der Entwicklungsausschuss. Und das sind dann schon eher arbeitsfähige Gruppen. Jetzt bei der großen Rundfunkratssitzung ist es also enorm orchestriert. Also da waren 45 Rundfunkratsmitglieder da. Dann aber nochmal 10 bis 12 Personen, die aus dem Sender herauskamen, also neben Buro auch der Verwaltungsratschef, dann Sendeleitung, Hörfunkchef, Fernsehchef, Leute aus der aus dem Programmbereich, Leute aus der Personalabteilung, aus den Finanzen, Referenten, plus eben noch das Team der Geschäftsstelle, die das alles organisieren müssen. Und dann ist das letzten Endes eine Sitzung, die, naja, von so etwa 70, 75 Personen bestritten wird. Zu einzelnen Tagesordnungspunkten kommen noch Leute hinzu. Und das ist dann schon wirklich eine sehr, sehr große Runde, in der sich vieles dann auch nur ganz verkürzt diskutieren lässt. Ja, dann habe ich aber noch eine kleine Frage an Peter Finkelgrün. Und zwar, Christoph Bieber hatte sich ja entschieden, in den Entwicklungsausschuss zu gehen. Und du, Peter, als Stellvertreter ziehst ja quasi nach. Also du hast ja nicht, denke ich, so wie ich das vermute, nicht die Wahl gehabt. Bist du zufrieden mit der Wahl von Christoph Bieber? Also ich finde sie notwendig. Gar keine Frage, dass ich auch gerne den Rundfunkausschuss besuchen würde. Aber das mit den Ausschüssen ist ja wirklich so eine Sache. Also da kann ja der Stellvertreter nur in den Ausschuss, in dem der eigentliche Vertreter Mitglied ist, rein, wenn er abwesend ist. So, man sollte vielleicht, da werde ich versuchen, mit anderen stellvertretenden Mitgliedern des Rundfunkrats zu reden, ob man nicht dran gehen kann, den stellvertretenden Mitgliedern eine größere Möglichkeit zu geben, wenigstens in den Ausschüssen und sei es ohne Stimmrecht ein bisschen mehr mitzuwirken. Also was den Programmausschuss angeht oder auch den Haushaltsausschuss, ist es so, dass man als ordentliches Mitglied eben tatsächlich mithören kann in den Ausschusssitzungen. Stimmen darf man auch nicht, aber man darf mitgehen. Und das würde ich natürlich dann auch machen, wenn es Themen gibt, die so wichtig sind aus der Piratenperspektive, dass man sagen muss, da sollte man zumindest mal nah dran sein und sich nicht nur auf die Protokolle und die Berichte in im Rundfunkrat insgesamt sich anschauen. Also das würde ich schon versuchen. Es ist allerdings tatsächlich schon auch sehr, sehr aufwendig. Das muss man schon sagen. Und das wird auch nicht immer gehen. Aber wenn es jetzt da ganz zentrale Punkte gibt, dann werde ich natürlich versuchen, das möglich zu machen. Ja, genau. Das klingt nämlich ziemlich gut, von wegen nahe an Piraten dran. Der Fall Kebekus, der schon von Peter angesprochen wurde, ist ja nicht so lange her. Und da haben sich ja der Lukas und der Daniel beschwert dazu, dass eben dieser Beitrag von der Kebekus aus ihrer gleichnamigen Sendung, ich glaube, das lief auf 1 Festival spät nachts, und dann wurde also dieses Video aus dieser Comedy-Sendung entfernt und der Streisand-Effekt ist eingetreten. Also etwas, was eigentlich unterm Radar hätte laufen können, ist riesengroß aufgeblasen worden und ist natürlich auch im WDR-Rundfunkrat thematisiert worden. Wie habt ihr denn den Nachgang mitbekommen? Also ich habe es ja nur mitbekommen über Gespräche mit Mitarbeitern aus dem Haus. Ich war ja selber noch weder im Rundfunkrat drin, außer einmal im öffentlichen Teil der Sitzung, aber da sitzt man ja auch und kann sich nicht zu Wort melden. Und ich war ja auch nicht im Programmausschuss. Ich habe nachher das Protokoll gelesen und das Protokoll und die Gespräche, die ich im Haus selber hatte, brachten das zutage, was ich vorhin gesagt habe, dass die Schere im Kopf von der Redaktion ausging, dass da nicht irgendwie von oben per Order der Mufti erklärt wurde, nein, sondern die haben selber es gekippt. Ja, das wäre auch mein Eindruck. Also das war jetzt in der letzten Rundfunkratssitzung auch kein Thema mehr. Das kam ganz an der Seite nochmal kurz auf. Aber das ist tatsächlich was, wo man aus Rundfunkratsseite eigentlich gerügt hat, diese Praxis, das eben nicht auszustrahlen. Das war weit über das Ziel hinaus geschossen und das muss in keinem Fall so sein. Ich habe den Eindruck, dass gerade bei diesen Beschwerdesachen, da gab es 2 Fälle, die diskutiert wurden jetzt zuletzt. Das eine war der WDR-Markencheck, da ging es um eine Beschwerde von Rewe, die das über ihre Anwälte gemacht haben. Und das andere, auch wenn man so will, piratennah, vielleicht auch nur piratenklischee-nah, war eine Beschwerde des Verbandes der Computerspieler, die sich an einer Hard-Aber-Fair-Sendung gerieben haben. Und das Verfahren läuft relativ lang, geht dann durch alle Instanzen, wird von der Redaktion in Richtung Intendanz, dann gegebenenfalls an Justiziariat und den Rundfunkrat weitergeleitet. Und dort versucht man natürlich, man ist ja nicht umsonst eine Institution, alle Register zu ziehen, um eben eine solche öffentliche Rüge dann zu vermeiden, dass man die Paragraphen so lange dreht und wendet, bis man eben eine hieb- und stichfeste Position bezieht. Das heißt aber nicht, dass solche Beschwerden und Eingaben keine Wirkung haben, sondern ich glaube schon, dass das sehr stark der Fall ist. Und das zeigt ja auch das, was Peter über die Kebekus-Sache sagt, dass das in den Redaktionen natürlich auf jeden Fall wahrgenommen wird, wenn von außen Beschwerden herankommen und wenn die wirklich so weit durch den Sender getragen werden bis in den Rundfunkrat. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Das wird dann in den Redaktionen natürlich genau diskutiert werden. Und insofern haben diese Aktivitäten dann schon auch Folgen, auch wenn es eben nicht zu einer öffentlichen Entschuldigung oder einer Gegendarstellung führt. Aber bei den Journalisten, die letztlich dann die Arbeit gemacht haben, wird natürlich ein Effekt eintreten, dass sie sich genau überlegen, was sie dann beim nächsten Mal machen. Ja, genau. Christoph, könntest du vielleicht, aber gerade vielleicht, weil ich denke, manche der Anwesenden interessiert, wenn es natürlich nur möglich ist, um was ging es denn bei dieser Beschwerde der Computerspieler ganz genau und dieser Hard-Aber-Fair-Sendung? Es ging um eine Sendung im Februar. Das ist auch so ein bisschen öffentlich nachvollziehbar, wenn man das googelt. Da ging es darum, der Titel war so sinngemäß, machen Apple, Google, Facebook uns alle dumm. Und da ging es dann auch um Computerspiele. Man hat dort dann einen Ausschnitt mit Prince Harry aus Großbritannien eingespielt, indem er sagt, dass er ganz schnelle Daumen hätte auf der PlayStation und dass seine Kumpels beim Militär das alle super finden würden. Und in der Diskussion ergab sich dann die unvermeidliche Debatte, dass Ballerspiele natürlich den Charakter verderben und in der Perspektive auch Amokläufer ausbilden, also ganz verkürzt. Erkennt also das Altalit? Genau. Der Punkt war aber, dass das Zitat von Prince Harry etwas länger war. Er sagte dann nämlich auch noch den Satz, bei FIFA Soccer zocke ich alle ab. Und die Beschwerde hing sich eben daran auf, dass durch die Verkürzung oder die verkürzte Wiedergabe dieses Zitats die Diskutanten in der Sendung dann auf eine falsche Fährte gelockt wurden. Und das kann man in der Tat auch genau so sehen. Nur ist das leider keine Position, die man gemessen an den Paragraphen des WDR-Gesetzes in eine gültige Anklage gewissermaßen verwandeln kann. Also die journalistische Sorgfalt wurde eingehalten, man hat nichts Falsches gesagt und man hat sich dann auch auf den Punkt gestellt, dass eben nicht der Moderator oder ein Redakteur des WDR diesen Schluss gezogen hat, sondern eben einer der geladenen Diskutanten. Also das war, glaube ich, dann ein Lehrer, der diesen naheliegenden Schluss dann da vollzogen hat. Also es kommt da nicht zu einer Beschwerde, aber man muss sich schon intern einigermaßen querlegen, um eine Argumentation zu finden. Und die hat man nun gefunden und der Stein ist jetzt ins Wasser gefallen an dieser Stelle. Ja, das ist aber auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Da jetzt bald die, wie ich sagen würde, offene Befragung stattfindet, möchte ich aber euch noch so zum Ausblick noch eine letzte Frage stellen, die vielleicht so eher piratisch, etwas visionär ist. Habt ihr irgendwie im Hinterkopf mittel- oder langfristige Ideen, die ihr eventuell im Rundfunkrat anstoßen möchtet und ihr eine gewisse Machbarkeit darin seht? Also für mich, das hatte ich damals in einem Gespräch auch gesagt, ist eigentlich diese Frage, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, also gibt es eine verbesserte Feedback-Möglichkeit für Bürger? Können sich Bürger stärker in die Gestaltung und Entwicklung öffentlicher Rundfunkangebote einmischen? Eine Linie, die man verfolgen muss. Es gibt in Großbritannien das Modell der Hörerräte, Audience Councils, die sich regelmäßig treffen und eben auch mit den Verantwortlichen reden und so ein Feedback geben, das deutlich zusätzlich positioniert ist zu der Möglichkeit, die der Rundfunkrat eben als Vermittlergremium hat. In diese Richtung, glaube ich, muss man nachdenken, insbesondere auch jetzt nach der Umstellung der Gebührenordnung auf die Haushaltsabgabe ist jetzt eigentlich eine stärkere Rückbindung von Sender und Zuschauer eingetreten. Und da muss man eigentlich versuchen, einen Weg zu finden, wie man das tatsächlich dann auch entsprechend abbilden kann. Und das ist für mich ein Thema, das ich auf jeden Fall in den Entwicklungsausschuss reintragen will. Wie realisierbar das ist, ob es da auch schon ähnliche Bemühungen gab, das kann ich im Moment noch nicht beurteilen, aber die Stimmung ist natürlich, wie auch in der Politik, dafür ganz gut. Also man hat im Moment diese Ahnung, man müsse mehr Transparenz herstellen und eben auch Beteiligung ist sicherlich ein Thema, das dort eher erwartet wird oder das man ohnehin auf dem Arbeitsplan hat. Also insofern ist das, glaube ich, eine Sache, da muss man sehr stark hinterher sein und da nehme ich auch gerne alle möglichen Impulse aus der Fraktion, aus der Partei und der Basis auf, um da halt auch möglichst kompetent etwas weitergeben zu können. Peter, wie sieht es denn bei dir aus? Also mein Bestreben wird sicherlich eine Sache berühren, die dann in die andere Richtung geht. Ich habe so die Vision oder die Vorstellung eines Kommunikationskanals zwischen den Mitarbeitern des Hauses und den Mitgliedern des Rundfunkrates. Ich meine, wir werden dann im Rundfunkrat natürlich von der Intendanz über das Justiziariat und all die oberen Chargen informiert, aber es wäre auch richtig und notwendig, und das weiß ich nun aus jahrzehntelanger Erfahrung der Arbeit im Funk, dass die Mitarbeiter des Hauses auch ganz gerne einen direkten Draht zum Rundfunkrat hätten. Und wenn man das irgendwie einführen könnte, darum will ich mich bemühen. So, dann würde ich jetzt gerne die etwas offenere Diskussion und Befragung unserer beiden Rundfunksratsmenschen beginnen. Ich habe jetzt auch schon an der Seite gesagt, ihr könnt jetzt gerne euch bitte über den Chat an der Seite melden, wer denn gerne sprechen möchte und dies kenntlich machen. Und dann, da sehe ich jetzt schon den extra Tobi, der ist jetzt Nummer 1 und Tobi, leg los. Ja, also wir hatten in der Vergangenheit, was überhaupt die öffentlich-rechtlichen Medien angeht, immer so ein bisschen einen Konflikt festgestellt. Auf der einen Seite haben wir gemein festgestellt, dass wir die öffentlich-rechtlichen brauchen, aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Monopolstellung sehen. Wir sehen, dass unheimlich viel Geld ausgegeben wird. Also wir haben so Beispiele rausgegraben, wie die Günther Jauch-Geschichte, der minutenweise, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, mit 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt wird. Und welche Rolle könnt ihr dann im Rundfunkrat spielen, um auf solche Themen einzugehen? Oder vielleicht mal als zweite Frage, als erste Frage, wie seht ihr das denn? Also Talkshow ist ein großes Thema, auf jeden Fall. Das war beim letzten Mal auch angesprochen und hat durchaus auch den Unmut des Rundfunkrats auf sich gezogen. Da ist die Situation einfach so, dass man schon länger darüber diskutiert, etwas zu verändern. Da hat man aber bisher auch durch den Intendantenwechsel bisher noch nichts machen können. Und jetzt ist die Situation einfach so, dass mittlerweile schon die nächsten Vertragsverhandlungen laufen mit den vorhandenen Akteuren. Da ist man jetzt in so eine Dynamik reingekommen, dass man einfach, um sicherzustellen, diese prominenten Köpfe zu behalten, glaube ich, schon einfach in Gesprächen ist und Vertragsverlängerungen vorbereitet. Und da war der Rundfunkrat, weil ihm eben auch anderes mitgeteilt war, also in einigen Fällen sehr, sehr gereizt und hat da den Unmut verkündet. Aber viel mehr kann er an der Stelle auch nicht machen. Das war genau der Punkt, an dem Buro dann sagt, also wir nehmen diese Anregungen auf und wir wissen, dass wir hier etwas machen müssen und es gibt einen Handlungsbedarf. Das ist eine journalistische Entscheidung und die liegt bei der Senderverantwortlichkeit. Was der Rundfunkrat machen kann, ist natürlich, dass er eben in den Diskussionen immer und immer wieder die Position vertritt, dass es eben so nicht bleiben kann, dass es unter Umständen eben auch zu teuer ist. Das wird jetzt natürlich nach dieser Sparrede von Buro, die er gehalten hat vor 2 Tagen, tatsächlich auch auf jeden Fall wieder aufs Tableau kommen. Es ist allerdings so, dass die Arbeitsschritte da noch sehr, sehr bruchstückhaft sind. Also es wurde in der Rundfunkratssitzung eine Evaluation herumgereicht, die war, naja, hanebüchen wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Da wurde gerade mal zusammengestellt, welche Sendungen es gibt, welche Quoten die haben und wer die häufigsten Gäste sind. Aber das war ganz wenig substanziell. Und da gab es auch deutliche Kritik von Professor Schnell aus Siegen, der dann auch sinngemäß sagte, also wenn sowas in einem Hauptseminar bei mir eingereicht worden wäre, das ginge zurück zur Überarbeitung. Und insofern ist da großer Arbeitsbedarf da. Und natürlich ist es so, dass diese Dinge teuer sind. Wobei man auch sagen muss, dass ironischerweise, obwohl eben für die prominenten Köpfe sehr, sehr viel Geld bezahlt wird, was sie dann natürlich auch nutzen müssen, um diese Dinger zu produzieren. Das ist ja so die Krux, die ich dabei sehe. Aber trotzdem sind Talkformate immer noch relativ billige Varianten, um Sendezeit zu befüllen. Insofern ist das so eine ambivalente Diskussion. Man hat sich auf diese prominenten Köpfe eingelassen. Man erzielt damit Quoten. Kann und will dahinter nicht zurückfallen und ist jetzt aufgrund dieser Prominenzierung eigentlich in einer Situation, wo man da sehr, sehr schlecht nur herauskommt. Also ich bin ja ein großer Befürworter des öffentlich-rechtlichen Systems, aber das geht ja zurück an die Wurzeln wirklich, an die BBC, die sozusagen die Vorgabe geliefert hat. Aber das Stichwort Quoten ist genau das Problem. Ich glaube, eine Grundsatzdebatte wird lange geführt werden müssen. Warum müssen öffentlich-rechtliche Systeme denn überhaupt sich an Quoten orientieren? Das ist wirklich eine Frage. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Allerdings habe ich jetzt noch den Schäfer in der Rednerliste. Ja, hallo. Ich habe eigentlich mal eine einfache Frage, und zwar an beide. Könnt ihr mal bitte den Begriff Grundversorgung definieren, wie ihr den definieren würdet? Also für mich haben wir jetzt gleichzeitig losgelegt. Ich sage, Information und Bildung sind die zwei Stichworte, die für mich Priorität haben. Dabei würde ich es zuerst mal bewenden lassen. Naja, also ich würde es dann auch mit der BBC halten, aber da ist neben dem Inform und Educate auch das Entertain vorhanden. Also man darf schon unterhalten. Ja, ja. Das gehört durchaus dazu. Es sind aber halt einfach in der letzten Zeit die Verhältnisse verrutscht. Also man hat sich gerade nach dem Aufkommen eben der Privatsender auf diesen Quotenwettstreit eingelassen und hat dann tatsächlich da einfach jetzt diese Wettbewerbslogik adaptiert. Und da kommt man natürlich dann irgendwann nicht mehr raus. Für mich gehört zu der Grundversorgung neben diesen inhaltlichen Aspekten auch das Technologische dazu. Also dass man in der Tat, das wäre der zweite Begriff, eben das Entwicklungsgebot verfolgt, dass also öffentlich-rechtliche Anbieter tatsächlich auf allen technologisch möglichen Kanälen unterwegs sein sollen, um eben hier auch entsprechende Angebote zu liefern. Das ist eine Position, die häufig so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Und bei der Grundversorgung ist natürlich neben diesen inhaltlichen Aspekten zu sagen, dass da so etwas wie ein bestimmter Zweck natürlich auch dahinter stehen sollte. Und das wäre natürlich die Maßgabe, Menschen so zu informieren, dass sie sich an weiteren gesellschaftlichen, politischen Prozessen auch beteiligen können. Und diese Informations- oder politische Bildungsfunktion ist eben eine, die aufgrund dieser Konkurrenz- und Wettbewerbssituation mit den Privaten immer weiter zurückgedrängt wurde. Darauf müssen sich Öffentlich-Rechtliche sehr viel stärker besinnen. Und in der Tat gehört dann nicht mehr so das Schauen auf die Quote dazu. Und noch ein letzter Punkt, was das Geld angeht. Das Geld, was in die Talkshows gesetzt wird, das ist sicherlich der eine Punkt, das fällt auf, weil man eben sehr große Summen mit sehr wenigen Personen, also den Anchor-Köpfen verbindet, aber mehr Geld kostet zum Beispiel die Sportberichterstattung, also die Fußballrechte sind so immens teuer, dass wenn man hier eben nur ein bisschen was zurücknehmen würde, dann unheimlich viel Material hätte, um ganz andere Dinge zu produzieren. Und diese Verschiebung, die immer noch ganz deutlich in Richtung Fernsehen und dann Hörfunk zielt, bei einer sehr kleinen Ausstattung für die digitalen Angebote, das ist natürlich auch was perspektivisch so nicht bleiben kann. So, dann hoffe ich, dass diese Frage ausreichend beantwortet worden ist und möchte jetzt zur Sammy überleiten, die auch noch eine Frage stellen wollte. Schieß los! Na, schießen gerade nicht. Guten Abend. Peter, du sagtest vorhin, was dir wichtig wäre eine gute Vernetzung mit der Fraktion. Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Buro das nicht so gut findet. Das war das eine. Und das andere ist, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einen Bildungsauftrag. Und unabhängig von Quoten, auf die sie ja nicht in dem Sinne angewiesen sind wie die Privaten, die dadurch Einschaltklicks beziehungsweise Beteiligung von Zuschauern haben und damit abhängig sind von mehr oder weniger Werbung, sind die Öffentlich-Rechtlichen ja das nicht wirklich. Und da mangelt es doch sehr am Bildungsauftrag. Was hattet ihr vor, da in die Richtung zu unternehmen? Also ich sehe das ganz genauso, wie du das jetzt eben gesagt hast. Allerdings muss ich feststellen, dass die das verinnerlicht haben, die Sache mit den Quoten. Also das läuft ja in den Anstalten selber, dass sie nach den Quoten schielen und danach Entscheidungen treffen. Und davon muss man wegkommen. Also es hat schon irgendwann mal den Anfang einer Debatte gegeben, auf Quoten überhaupt zu verzichten. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir im Rundfunkrat da gelegentlich immer wieder mal diese Debatte anstoßen würden. Und die Vernetzung mit der Fraktion, nun ja, also Herr Buro ist Realist genug, er weiß, dass alle anderen auch vernetzt sind und das ist schon richtig so. Ja, das gut, okay mit dem Vernetzen. Bloß bei den anderen sind wahrscheinlich selbst CDU oder SPD oder sonstige Politiker direkt im Rundfunkrat, das seid ihr ja nun. Ja, das andere mit der Quote oder dem Bildungsauftrag, ich meine, da müsste man ganz gezielt auch darauf hinweisen, denn die Quotenschielerei bewirkt natürlich, dass ein Programm, ob das jetzt Florian Silbereisen zur Hauptsendezeit freitags ist oder ähnliches mehr, tatsächlich bewirkt, dass das Programm eigentlich immer anspruchsloser wird, weil eine Masse sich das anguckt, die gerne dabei geistig abschalten möchte, und so ist dann leider auch das Programm. Rennst ja. Bei mir offene Türen ein. Dazu habe ich nämlich direkt eine passende Frage, die Kay, weil die leider kein Mikro hat, gefragt hat. Und zwar, warum kann jemand bitte sagen, warum ob die unattraktiven Sendezeiten für anspruchsvollere oder kontroverse Dokus überhaupt ein Thema sind im Rundfunkrat? Also wann dann endlich mal die wirklich guten Sachen, die laufen ja meist irgendwie nach 22 Uhr oder irgendwie auf einem Spartenkanal, der nur digital empfangbar ist. Wird das besprochen im Rundfunkrat? Habt ihr da was mitbekommen? Ja, das ist natürlich auch eine Facette dieser Quotendiskussion, ne? Also die Programmschemata sind eben so, weil sich auch in den Öffentlich-Rechtlichen eben dieses Muster einer Prime und einer Not-so-Prime-Time ausgebildet hat. Und da versucht man eben tatsächlich dann zu den bekannten Zeiten möglichst viele Menschen auf dem Sender zu versammeln, weil es eben sowohl im Wettbewerb mit den Privaten, aber auch unter den Öffentlich-Rechtlichen selbst diesen Wettbewerb gibt. Und der ist tatsächlich so verankert in den Köpfen, dass man dann fast automatisch zu dem Sendeschema kommt, so wie es jetzt ist. Wenn so etwas diskutiert werden würde im Rundfunkrat, dann wäre meine Vermutung, dass die Diskussion eigentlich so verläuft, wie ich es vorhin schon kurz geschildert habe, dass an der Stelle natürlich dann Hörfunk- und Fernsehchefs sagen, das sind Fragen, die überlasst mal den Journalisten, das machen wir professionell. Da endet gewissermaßen die Befugnis des Rundfunkrats, da eine Programmumplanung vorzunehmen. Was ich aber glaube, ist, dass durch die Ausweitung der Ausspielmöglichkeiten, ob das jetzt eben ein Streaming ist oder die Mediathek oder eben andere Formen nicht linearer Darstellung von Inhalten, könnte es halt sein, dass über diese technologische Entwicklung tatsächlich dann die Quote, so wie wir sie kennen, mit der Messung des linearen Fernsehens weniger Bedeutung bekommt. Das ist halt ein technologischer Prozess und kann natürlich versuchen, eben im Zuge dieser Entwicklung darauf hinzuweisen, dass diese Fixierung auf messbare Rezeption, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, in Zukunft einfach nicht mehr so wichtig ist. Ja, ich lese gerade die Frage da. Genau, Korax. Ich lese das mal vor, damit das auch in der Aufzeichnung kommt. Und zwar, das wollte ich eigentlich auch jetzt stellen. Und zwar, die BBC macht ja ein sehr gutes, renommiertes Programm. Soweit ich weiß, kommt die mit einem Budget aus, was deutlich unter dem von ARD und ZDF liegt. Circa die Hälfte hat er gehört. Woran liegt das? Also ganz die Hälfte ist es nicht. Ich müsste jetzt nochmal genau gucken, aber wenn wir bei den aktuellen Gebühren für ARD und ZDF schauen, das sind etwa 8 Milliarden, der Jahresetat der BBC liegt bei zuletzt irgendwas zwischen 6,5 und 7. Also es ist weniger, aber es ist nicht so viel weniger. Die BBC hat in den vergangenen Jahren massiv sparen müssen, einfach weil sie die enorm gewachsene und aufgeblähte Infrastruktur eben hat nicht mehr finanzieren können. Das, was Buro jetzt gesagt hatte vor ein paar Tagen, deutet an, dass vielleicht so ein zentraler Einschnitt für die deutsche Medienlandschaft erst noch kommt in der nächsten Zeit. Man hat dort ganz massiv Personal abgebaut, man hat sich von einigen Liegenschaften verabschiedet und man hat noch stärker, als das die Öffentlich-Rechtlichen bei uns machen, auf Profit Center gesetzt. Also man verkauft sehr viel offensiver die Eigenproduktion und macht auch gerade über den iPlayer BBC-Inhalte für Nicht-Briten zugänglich und verlangt dafür Geld. Also die erschließen sich relativ systematisch neue Einnahmequellen und insofern ist das ein vergleichbarer, aber nur wenig kleinerer Player, aber eben erst nach diesen massiven Einschnitten der letzten 8 bis 10 Jahre. Ja, vielleicht mache ich noch auf eine Sache aufmerksam, die ich für sehr interessant halte. Man kommt ja durch den Rundfunkrat und über den Rundfunkrat auch mit anderen Problemen in Berührung. Da ist einmal, und das ist ja überhaupt nicht vertraulich, der WDR befasst sich und die ARD offensichtlich ganz intensiv mit dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU, einfach weil darin ja auch Angelegenheiten der Kultur behandelt werden, also auch Medien. Und das ist eine Sache, die dann wirklich in die Landespolitik hineingeht, weil wir ja dieses Prinzip haben der länderhoheit Kulturfragen. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, das hat etwas mit sozialen Fragen zu tun. Das ist zum Beispiel die Künstlersozialkasse. Da gibt es im Moment Bemühungen von manchen Seiten, die Künstlersozialkasse abzuschaffen, während die andere Seite natürlich sich eher darum bemüht, dafür zu sorgen, dass auch alle die Verpflichtung, die sie haben, in die Künstlerkasse einzuzahlen, tatsächlich dieser Verpflichtung nachkommen. Ich habe diese vor wenigen Tagen jetzt festgestellt, dass es offensichtlich keine verbindliche vertragliche Regelung gibt, die die freien Firmen, die vom WDR beschäftigt werden, verpflichtet, ihre Beiträge in die Sozialkasse zu zahlen. Also dem sollte man auch nachgehen im Rundfunkrat. Und so kriegt man es mit verschiedenen Problemen noch zu tun. Genau, Peter, da sagst du ziemlich gute Sachen, Freihandelsabkommen und Künstlersozialkasse. Da würde ich gerne vorschlagen, vielleicht noch in Zukunft, vielleicht nächsten Monat noch einen zweiten Termin machen, wo wir quasi thematisch auf sowas direkt eingehen. Nun möchte ich aber schnell den Extra-Tobi und den Nick Haflinger noch dran nehmen, die mit Fragen warten. Ich war auch noch dabei. Hallo, ich höre dich nicht. Tobi? Ja, deswegen, ach so, weil du gerade Nick Haflinger gesagt hattest. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass schlussendlich so Spartendinge wie Dokumentationen zu merkwürdigen Zeiten aufgerufen werden und ob das diskutiert wird. Es gibt ja nun mal die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek und alleine für die App für iPod, iPhone und auf den anderen Geräten weiß ich nicht, die es jetzt ja neu gibt, sollen 32 Millionen Euro ausgegeben worden sein. Erstmal, stimmt die Zahl? Ist das richtig? Wisst ihr das? Und zum Zweiten, haltet ihr das für angemessen? Denn das würde das Problem ja zumindest ein bisschen mildern. Zu der Zahl kann ich nichts sagen. Müsste ich mal reinschauen. Da weiß ich auch nichts. Also war ja nur Webrecherche, die ich nicht prüfen konnte. Gut, dann möchte ich Nick Haflinger noch bitten, seine Frage zu stellen. Ja, Namen zusammen. Joachim Paul, Nick Haflinger ist, für die, die es nicht wissen, mein Internet, Twitter, wie auch immer, Nick. Ich bin, bevor ich da mit der mit den anderen Mitpiraten da in den Landtag als Fraktion eingezogen bin, im Bildungsbereich tätig gewesen bei den beiden Landesmedienzentren, die in Nordrhein-Westfalen kommunal betrieben sind, in kommunaler Trägerschaft durch die beiden Landschaftsverbände. Und die haben zusammen mit den 53 Gebietskörperschaften, also Städten und Kreisen in NRW, ein Serversystem aufgebaut, das den für Schulen den kostenlosen Download von Bildungsmedien, kompletten DVDs auf Webformate abgebildet oder so, das habe ich mitentwickelt mit den Leuten in so einem Team, ermöglicht. Das heißt, die Schulen haben dort kostenlos Zugang zu Bildungsmedien. Und ein großer Fundus, eigentlich der größte Teil des Bestandes dieser Server, sind Schulfernsehsendungen der noch aktiv Schulfernsehen produzierenden Sendeanstalten der ARD. Dazu gehört natürlich der WDR, der SWR, der BR, der HR und gelegentlich auch mal der NDR und der MDR. Diese Sendungen unterliegen normalerweise dem Paragraph 47 des Urheberrechts, das ist der sogenannte Schulfernsehparagraph, der es Anstalten verbietet, diese Sendungen zu archivieren. Das ist dann aber doch irgendwie umgangen worden. Das Problem dabei ist nur auf der einen Seite, dass die Medienzentren relativ teure Satellitenmitschnittanlagen, automatisiert läuft das, weil diese Schulfernsehbeiträge laufen zu Zeitpunkten, wo eigentlich nur senile Bettflüchter wach sind, nämlich morgens von 7 bis 8. Wo also noch nicht mal Schule läuft, sind zum Aufnehmen gedacht. Es gab früher von den Medienzentren so einen Pannendienst. Man hat diese Sendung auf VHS mitgeschnitten und den Schulen auf Wunsch zugesandt. Das ging dann so, Lehrkassette hinschicken, wir überspielen dir das und so weiter. Mittlerweile geht's natürlich alles über Download und MP4-Videoformat. Alles ganz prima, aber die Medienzentren müssen immer noch eine Mitschnittanlage betreiben, weil im Urheberrechtsparagraphen irgendwie folgt das daraus aus den Kommentaren, dass jetzt nicht der WDR, ich sag mal, eine Datei des Films einfach nach der Ausstrahlung an die Distributoren, an diese Serversysteme übermitteln kann. Das ist das eine. Und das andere ist, bei den Schulen gibt es Begehrlichkeiten, was den anderen Teil des Bildungsprogramms der ARD angeht. Ich sag mal nur ein Beispiel, das ist Quarks und Co. im WDR, die beliebte Sendung mit Ranga Yogeshwar war diese Wissenschaftssendung, wird gern schon mal in den MINT-Fächern in der Schule genommen, um irgendwas zu zeigen. Das Problem dabei ist, dass der WDR aber diese Sendung zweitverwertet über den Verkauf von DVDs und nur auf äußeren Wunsch können nicht die Sendungen als Ganzes, sondern Beiträge aus den Sendungen im Schulfernsehen nochmal ausgestrahlt werden. Die nehmen dann einem anderen, weil es den Sendeplatz ja nur einmal gibt, den Platz weg. Man könnte also mehr Bildungsfernsehen an Schulen transportieren, wenn man sagen würde oder könnte, Quarks und Co. und die Doku XY und was weiß ich sonst noch aus dem öffentlichen Rechten zählen als Bildungsprogramm und könnten für Schulen kostenlos bereitgestellt werden. Ich weiß mit Sicherheit, dass es im Schulministerium da auch Begehrlichkeiten gibt, in der Arbeitsgruppe Medien, die auch dort intern, also die Beamten, die dort arbeiten, der Überzeugung sind, dass die Öffentlich-Rechtlichen verdammt nochmal ihrem Bildungsauftrag nachkommen können. Und da wäre meine Frage an den Christoph Bieber und an den Peter Finkelgrün, weit ihr Möglichkeiten sieht, im Rundfunkrat auf Freigaben, ich sag mal kostenlose Freigaben zu Bildungszwecken solcher Medien hinzuwirken. Also ich denke, da sollte man zumindest den Versuch machen, frontal wirklich in Form eines Antrages es mal in die Runde zu werfen. Ja, ich denke auch. Also das gehört sicherlich angesprochen. Wahrscheinlich sowohl rund im Programmausschuss wie auch im Entwicklungsausschuss. Das wäre natürlich sehr gut, wenn es da ein bisschen Vorlagen, Material gäbe, das man da einspeisen kann. Dann würde das sich sicherlich beschleunigen lassen. Ich kann gerne auch nochmal gucken im Archiv, ob es dazu verwandte Diskussionen bereits gegeben hat. Also oft laufen die einzelnen Themen ja auch sehr lange durch diese Sitzungsformate, einfach bis das alles abgehandelt ist. Deshalb kann ich da gerne mal gucken, ob es da irgendwas Anschlussfähiges gibt, wo man sich dranhängen kann. Insgesamt ist das sicher eine ganz wichtige Diskussion, die aber eben, ich sehe jetzt gerade auch nochmal die Äußerung von KV, die natürlich immer zweischneidig ist. Also natürlich sind Bildungsangebote durchaus unter der Public Domain zu verstehen, wenn sie eben von öffentlich-rechtlichen Anstalten produziert werden. Auf der anderen Seite bieten sie eben, wenn sie sich auf dem Markt bewähren, da ist die BBC das beste Beispiel, ja durchaus auch die Möglichkeit, Einnahmequellen zu generieren. Und das ist sicherlich etwas, was abgewogen werden muss, wobei man eben ja auch immer noch fragen müsste, wie qualitätvoll tatsächlich denn dann die Anwendung oder der Einsatz solcher Inputs in der Schule ist oder ob man da nicht vielleicht doch eher anders unterrichten sollte. Also ich nehme das Thema sehr, sehr gerne mit und würde eben versuchen, das da anzudocken, entweder an schon laufende Dinge oder man kann dann natürlich einfach versuchen, dass wir gemeinsam da vielleicht einen möglichst gehaltvollen Antrag entwickeln und das dann da in den Diskussionskreislauf einspeist. Okay, wenn ich nochmal kurz darf, ich sehe dann als meine Hausaufgabe dazu nochmal detaillierteres Infomaterial zusammenzustellen, aber wie Christoph Lieber das gerade sagte, es gibt natürlich den Konflikt, denn nehmen wir mal was anderes, was man, sagen wir, im weiteren Sinne auch als Bildungsfernsehen nehmen könnte, nämlich die Sendung mit der Maus, dass der WDR über den sogenannten Nachmittagsmarkt durch DVDs dieser Sendung natürlich noch, glaube ich, erhebliche Einnahmen generiert. Es gibt ja diesen Mausshop durch den Verkauf dieser Sendungen und da müsste man eben gucken, inwieweit Public Domain. Aber wie gesagt, ich stelle da mal was zu zusammen. Ja, die Maus ist schon ein Global Player geworden. Ja, also da fällt mir jetzt zum Thema Public Domain noch vielleicht zum Ausklang der Kommentar ein, dass ja beim NDR manche Inhalte ja unter Creative Commons Lizenz produziert werden und veröffentlicht. Und ich erinnere mich daran, die Diskussion kam schon mal auch durch Publikumsresonanz in NRW bei dem WDR auf. Ist das überhaupt noch ein Thema? Wird das noch betrieben? Ich glaube, das hängt sehr stark von den jeweiligen Produzenten ab. Also da ja doch eben vieles auch gerade jetzt, sagen wir mal, in den Themenbereichen, die empfänglicher sind für Creative Commons Diskussionen, wird ja gar nicht unbedingt im Sender selbst produziert, sondern von externen Produzenten. Und wenn die für sich im Grunde so eine Policy verfolgen, dann kommt es vielleicht wieder in den Sender rein. Von sich aus denke ich, dass der Sender da erstmal ja diese, wie heißt das, Steinstrategie verfolgt, also erstmal nicht bewegen und das so machen, wie man es immer schon gemacht hat. Ich glaube, aus dem Sender heraus passiert da wenig. Das könnte ein Thema werden, gerade dann, wenn etwas extern produziert wird und die externen Produzenten sagen, es soll aber jetzt nicht für immer und ewig eingeschlossen sein in den WDR-Servern und Sendestationen, sondern das soll eben Creative Commons lizenziert werden. Dann wird man da vermutlich aber nur Einzelfalllösungen finden und keine ganz generelle Sprachregelung. Jo, dann danke ich erst einmal zum Abschluss den Christoph Bieber und den Peter Finkelgrün, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in den Mumble zu kommen. Und ich muss sagen, das war ein doch sehr interessanter und aufschlussreicher Abendtalk. Und wünsche euch noch zum Abschluss einen schönen Abend. Ja, ich danke auch und ich fand das auch sehr anregend. Absolut, auch von meiner Seite vielen Dank. Und wo kriege ich jetzt die Quote raus hier für die Veranstaltung? Es war ja Primetime. Die Quote wird noch durch unsere Orange Box ermittelt und Nachfolgeveranstaltungen sind jetzt schon quasi durch Anregungen in der Pipeline und ihr werdet eben auch entsprechend informiert. Und ich freue mich über das große Feedback heute Abend und leite jetzt den inoffiziellen Teil an. Ihr könnt jetzt euch gerne noch untereinander unterhalten und ich werde vielleicht noch ein wenig zuhören. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und die Aufzeichnung ist vorbei. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.